knjiga Šri Vidya Prakrishnaškara. Ich zitiere aus diesem Buch. Der Staat setzt sein Gewaltmonopol dafür ein, dass die Kollisionen zwischen den Interessen in der Gesellschaft ohne Gewalt ausgetragen werden. Die Unterwerfung aller Handlungen unter das Gesetz ist die Grundlage für die bürgerliche Definition der Gewalt als unrechtmäßige Handlung, die manch staatstreuen Zeitgenossen die kapitalistische Gesellschaft als Idylle erscheinen lässt. Vor lauter Freude über das Gewaltmonopol des Staates vergisst der bourgeoise Verstand leicht, dass in der Geltung des Gesetzes die Abwicklung aller Geschäfte, die Unterwerfung unter die Staatsgewalt einschließt, das Interesse an Freiheit auch eines an Gewalt ist. Mit diesen Gedanken haben wir herzlich wenig Erfolg gehabt. Unser demokratischer Staat versucht sich gegenwärtig mit einer Kopie dieses Gedankens, mit einem ganz billigen Plagiat, und er scheint enormen Erfolg damit zu haben. Das kommt daher, dass wir nur gesagt haben, was ein Gewaltmonopol ist, wozu es gut ist. Wir haben nur gesagt, ja, wenn Hinz und Kunz irgendeine Tat mit Hilfe von Gewalt vollbringen, irgendetwas Gewaltsames unternehmen, dann ist es Unrecht, unrechtmäßige Handlung, heißt es im Zitat. Wohingegen, indes, wenn der Staat etwas unternimmt, allemal Gewalt im Spiel ist. So sehr, dass unter seiner Regie nichts läuft, ohne dass die Kontrolle durch seine Gewalt, das Eingreifen mittels seiner Gewalt nicht an der Tagesordnung wäre. Die Rede ist relativ kurz, die ich tun möchte. Das kommt aus der Sache. Es gibt viel Themen, Fragen, die Politik betreffend. Es gibt viel zu sagen, was ist der Inhalt der Politik? Also, wie geht es mit der Wirtschaft, mit der Börse, mit den Steuern? Was macht der Staat für ein Investitionsprogramm? Was macht er bei der Krankheitskostendämpfung? Was treibt er in der Frage der Außenhandelspolitik mit dem Dollar und so fort? Politik ist ein weites Feld, wie schon bei Effi Briest heißt. Ja, das steht dort, das sind unsere deutschen Dichter. Das Thema heute ist ein sehr enger und billiger Ausschnitt aus diesem weiten Feld der Politik, ihrer Aufgaben, ihrer Zielsetzungen. Es ist eigentlich das banale, methodische, formhafte Gerüst aller Politik. Das, was als, sage ich mal, als Klammer, als Grundlage, als dauernd bestehendes Mittel, aber nicht Zweck der Politik, fällig ist, eben die Sache staatliche Gewalt intakt, gefährdet, zu viel, zu wenig und so fort. Das liegt nicht an uns. Wir halten auch gerne mal weitschreibende Veranstaltungen, würden auch gerne über jede solche Frage, auch über die heute natürlich, mit allen möglichen Leuten diskutieren. Die Einengung auf so ein Thema für die Republik, die anderen Themen gibt es auch, klar, der Dollar und so weiter beschäftigt schon die Gemüter, aber immerhin schon 4 bis 5 Wochen lang jetzt auf den ersten Seiten der Zeitungen in den Dings, heute wieder der Beschluss des Kabinetts, Vermummungsverbot und so weiter. Es ist ein Hauptthema dieser Nation geworden. Die Frage, was muss man gegen Leute tun, die, ja was denn, was tun sie denn, eventuell sich gegen das Gewaltmonopol des Staats vergehen, indem sie selber auch einmal etwas Gewalttätiges unternehmen. Die Rede, um das gleich vorwegzunehmen, ist in diesem Thema nicht von der Ingrid van Bergen. Wer sich erinnert? 50er, 60er Jahre eine Kesselbiene in vielen Filmen mitgespielt. Später hat sie, sind irgendwelche Schädigungen aufgetreten. Später hat sie ihren Ehemann oder ihren Liebhaber gerade erschossen mit einer 7,6 kalibrigen Pistole. Der Staat redet nicht davon, dass er Schauspielerinnen, wenn sie in ein gewisses Alter kommen, davon abhalten will, ihren Liebhaber zu meucheln. Der Staat redet von der prinzipiellen Frage, wann dürfen Leute gegen mein Gewaltmonopol verstoßen und meint damit Leute, die es aus politischen Gründen tun. Ob sie es wirklich aus politischen Gründen tun, darauf komme ich noch zu sprechen und aus welchen. Soweit die Vorstellung der ganzen dürren, aber ziemlich gemeinen Sache. Damit es nicht ganz so kurz wird, leiste ich mir jetzt einen Luxus. Und bitte das Argument zu gewichten. Es gibt ja nicht nur die vorhin angesprochenen Themen, also diese Vielfalt von was heißt Politik heute alles. Es gibt ja auch in dieser Nation, wie in den befreundeten Nachbarn und sonstigen Nationen, all dieses ganze Sammelsurium von Missständen, von nicht so feinen Angelegenheiten. Dieses Sammelsurium, das früher einmal als der Inbegriff der sozialen Frage gegolten hat. Es hat ja bei uns genug Armut. Die Illustrierten machen Reportagen drüber. Für Sozialarbeiter werden Bücher über die neue, die alte und die überhauptliche Armut geschrieben. Es gibt bei uns Arbeitslose auch nicht zu knapp. Sie sind Thema, aber sie werden nur ja irgendwie betreut. Zum Beispiel bei Regierungserklärungen kommen sie vor, im Parlament halt und so. Sie werden laufend erwähnt. Manchmal versteigt sich ein gewerkschaftlich orientierter Abgeordneter von der SPD zu dem harten Vorwurf, diesmal wäre in der Haushaltsdebatte oder in der Steuerdebatte aber wirklich zu wenig von Arbeitslosigkeit die Rede gewesen. Neulich passiert, eine Woche her. Gut, es gibt auch die Wohnungsfrage. Zwar aus denselben Gründen wie früher. Millionen Haushalte verbrauchen über ein Drittel ihres Einkommens allein dafür, dass sie ein Dach über dem Kopf haben und dass es nicht gleich kalt ist im Winter. Jeder weiß, dass Wohnungen ein Objekt sind für Spekulanten und Stadträte insbesondere. Der neue Heimatskandal ist auch noch nicht lang her. Die Opfer der gewöhnlichen Lohnarbeit, alles bekannt, reportagewürdig, statistikwürdig. Aus Nürnberg kommen die Zahlen für jede Statistik regelmäßig für die Arbeitslosen, ansonsten von den Sozialversicherungskassen, wie viel Geld verbrauchen die, die in den Krankenhäusern rumliegen, die Betriebsunfälle haben und so fort. Also es gäbe eigentlich genug soziale Fragen für Leute, die sich in die Politik einmischen wollen. Für Leute, die sagen, es sollte das eine oder andere doch wirklich ein bisschen gerechter geredet werden auf der Realismus. Davon, jetzt die Klammer zu, ist bei diesem blöden Dürren-Thema, Vermummungsverbot als Spitze davon, wieder einmal nicht die Rede, ist sehr seltsam. Man merkt an der Frage, hier geht es nicht um die Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Interessen. Also das Interesse, meinetwegen an Leuten besser verpflegt zu werden, mehr zu verdienen, billiger zu wohnen, weniger arbeiten zu müssen und so fort und so fort. All solche banalen, etwas an die materiellen Sorgen der Menschheit in ihrer Konfrontation mit dem Staat gemahnenden Fragen sind einfach nicht berührt. Will heißen, von ihnen wird offenbar sehr bewusst abgesehen. Wenn es um so Streitigkeiten geht, wie soll man einen Demonstranten mit einem Strumpf über den Kopf, wenn er an der falschen Stelle lacht, dazu und noch ein paar Schraubenmuttern in der Tasche hat, gleich ein Jahr, zwei Jahr, drei Jahr oder irgendwie verknacken. Es geht um eine Auseinandersetzung auf dem puren Feld des, was darf sich hier einer herausnehmen in Sachen, herausnehmen ohne weiteren Kommentar des Inhalts. Es ist also eine Frage, und das soll erstmal als Urteil, das sich aufdrängt, als auffälliger Tatbestand mithin festgehalten sein. Die gegenwärtigen Rechts- und Gewaltfragen der Republik haben nichts mit jenem ominösen Ding namens sozialen Frieden zu tun. Sie haben mit einem Frieden, mit einer Sorte Regelung, mit einer Frage des Erlaubten und Verbotenen, in einer ganz harten, von allen Interessenstreitfragen verselbstständigten Sache zu tun. Wie konnte es dazu kommen? Wäre nicht eine richtig theoretische Frage, theoretisch auch in dem bürgerlichen Sinn, als Möglichkeit gefragt. Wäre es nicht eigentlich für einen Staat wie den unseren, wenn ihn schon keine sozialen Konflikte, die ihm von unten, von der Gewerkschaft oder von sonst jemandem aufgemacht werden, wenn er schon ohne die sein Dasein fristet, in der Welt an Ansehen und Gewicht und Waffenkraft gewinnt, Fortschritte in jeder Hinsicht macht, auch nicht einer der ärmsten ist, andererseits mit Börsen und Kreditschwund und so weiter, Bankenproblemen zu tun hat, die leichteste und sogar anstimmende Übung, alle Illusionen, alle Vorstellungen über das Gewaltmonopol zu heben und zu pflegen, wie es nicht besser geht. Wäre es für einen Staat, der gerade keine Schwierigkeiten hat, irgendjemanden zu deckeln, weil er ihm in die Quere kommt? Das Schönste von der Welt, alle Botschaften aus den Sozialkundebüchern demonstrativ gelten zu lassen und zu zeigen, dass der von mir vorgelesene Satz aus unserem Heftbuch da, dass der eine böse Verleumdung ist. Also wo drinsteht, das Gewaltmonopol ist nicht nur allgegenwärtig, sondern es dient dazu, dass niemand außer dem Staat und so fort. Er hat keine Not. Die Frage bezieht sich, ein Staat ohne Not, er hat keine Bewegungen, die ihm zu schaffen machen. Der könnte doch seine Jugend getrost aufwachsen lassen mit den dummen Sprüchen über der Staat passt auf, Recht und Gesetz herrschen. Recht und Gesetz sind nicht nur das, was jeder zu befolgen hat, sondern auch er selbst. Sie sind Beschränkungen, nicht nur für den Bürger, Beschränkungen der Hinsicht, dass über die Schranke des Gesetzes sich keiner erheben darf, sondern auch Beschränkungen für die Barschüsse und für die anderen Boden der Nation. Nein, unser Staat hat sich zu etwas ganz anderem entschlossen. Er hat nicht gemeint, die Republik mit ihren braven Bürgern und den Illusionen in deren Köpfen über Recht ist Recht und gut und dass der Staat mit Gewalt das Recht beaufsichtigt, führt zu so etwas wie einem gewaltfreien, harmonischen Zustand, wo sich die Interessen dann begegnen, ausgleichen und sich sonst irgendwie verdient machen. Er hat ein anderes Bedürfnis an den Tag gelegt. Der einzige Grund, den wir entdecken können, liegt darin, dass nicht nichts war. Sozialer Friede zwar nicht in Gefahr. Niemand hat an der Macht des Staates, sei es politisch, mit Aufstand, Revolution, Sturm aufs Winterpalais in Bonn oder sowas gedroht. Niemand hat auch den Staat in der Weise in Frage gestellt, dass er seine ökonomische Potenz gekippt hätte, also Massenstreiks. Betriebe müssen zumachen, der Export läuft nicht, Geld fehlt. Die Arbeiter haben alles kurz und klein, besetzen Fabriken, nichts da. Aber es waren, weil das alles nicht war, noch lange nicht nichts. Und der Staat meint, es wäre sehr viel und zwar zu viel gewesen. Deswegen ein kurzer Rückblick als Erinnerung dran, was eigentlich war. Es haben Bewegungen im Urteil des Staates störende stattgefunden. Die erste hat sich im Namen der Umwelt irgendwie versündigt. Die zweite, und das ist dieselbe, im Namen des Friedens. Die Sache mit der Umwelt. Die Kritik von Leuten, die mit dem Umweltproblem gekommen sind, verdient bei einer Prüfung, was wollen die denn? Wie argumentieren sie denn? Was haben sie denn einzuwenden? Was wollen sie denn ändern? Verdient das Urteil sie sehr oberflächlich. Bemerkt haben die Aktivisten und Mitläufer der Bewegung, dass so Wasser, Luft, Boden und so weiter, alles was so elementare Naturgrundlagen des Lebens schlechthin sind, versaut sind. Sie haben im Namen des Menschen für die Natur und für die Umwelt und ihre Erhaltung Protest eingelegt. Sie haben nicht gesagt, was zum Beispiel unsere Partei sagt, es ist kein Wunder in dieser Gesellschaft, dass die Natur, die fürs Geschäfte machen, verbraucht, konsumiert, ausgebeutet wird, fürs Leben übermäßig viel Dienste nicht mehr erstatten kann. Will heißen, die Kritik der Grünen oder der Naturfreunde Umweltbewegung hat sich nie zu dem ernsten Vorwurf verstiegen, dass sie in der Umweltfrage eine Systemfrage sieht, dass deswegen das Kapital bekämpft werden müsse, wo immer man seiner habhaft wird, meinetwegen in den Fabriken. Dass deswegen der Staat, der dieses Kapital produziert, denn so in jeder Hinsicht ermöglicht, geschäftsmäßig frei mit der Natur, dem Rhein und sonst was umzugehen, dass dieser als Feind anzusehen ist. Diese Bewegung hat verlangt, insofern waren sie kritisch, dass der Staat seiner Rolle als Beschützer der natürlichen Lebensbedingungen, der er nun einmal nicht ist, aber die haben gemeint, es wäre er, weil der Staat schützt ja, steht in der Verfassung, Leben und Gesundheit und seiner Bürger allemal, dass er hier dieser Aufgabe nicht nachgekommen sei, er müsste es aber. Menschen haben da protestiert. Nicht Leute, die gesagt haben, wir leben hier in diesem Staat, sind dessen Bürger. Wir müssen davon leben, dass wir in dem Staat so und so über die Runden kommen. Was merken wir? Der eindeutige Effekt des kapitalistischen Geschäftemachens, des kapitalistischen Atomkraftwerke aufstellen und so fort, geht auf unsere Kosten. Deswegen werden wir zu Gegnern dieses Ladens hier. Nein, Menschen haben ihre Betroffenheit geäußert, haben die Umwelt zum Schutzobjekt erklärt, haben ein Katastrophengewissen vor sich hergetragen mit lauter Bilderwelten und Beschreibungen von was da alles kaputt geht, also bis zum Ozonloch und so weiter, und haben bei ihren Demonstrationen sehr eindeutig darauf hingewiesen, dass sie zwar Schutz der Umwelt zur gemeinschaftlichen Aufgabe erklären lassen möchten und dies fordern, dass sie aber selber in dem Sinn keine Fordernden sind, sondern durchaus verzichtsbereite Zeitgenossen. Sie haben also in all ihrer menschlichen Betroffenheit kundgetan, dass sie die Letzten wären, denen es auf irgendeiner Art darauf ankommt, die Natur so und so zu benutzen, damit man das und das Gerät aus ihr verfertigt, von ihr hat und so weiter. Es gibt eine Bewegung der, auf der Ernährungsecke und sonst wo irgendwie immer ein bisschen zurück zur Natur war das Motto und der Staat möchte nur den Vorschub leisten oder drauf aufpassen. Das hat niemanden erschüttert, außer die Betroffenheitsmenschen selber. Sie haben sich eben eingebildet, es wäre schon wieder mal 5:05, die Natur geht den Bach runter als Lebensmittel, haben aber nicht gesagt, es gibt eindeutig einen Grund dafür, es hat was mit dem Geschäftssystem dieses Ladens hier zu tun und sie wissen genau, wer die Natur als Lebensmittel versaut, weil er sie als geschäfts- und imperialistisches Benutzungsmittel verwendet. Das wäre Kommunismus gewesen. Und da hält sich vielleicht der Staat viel eher an das Besondere. Dennoch, und jetzt kommt quasi als Nachtrag zu dem, was eben ich meine, dass an der Umweltbewegung etwas labbrig war, etwas verkehrt war. Die Kritik, die der Staat an dieser Bewegung von Anfang an gehabt hat. Der Staat hat Folgendes bemerkt. Leute, die mit einem Katastrophengewissen für die Rettung der Natur auftreten, sind keine normalen Bürger mehr. Die machen Sachen. Die vertauschen alles. Die meinen, weil sie die besten und höchsten moralischen Güter auf ihrer Seite haben, Schutz des Lebens, Schutz der Natur, kann doch niemand was dagegen haben, dass sie damit berechtigt seien, etwas anzumelden, Ansprüche zu haben, eben dieses Aufpassen. Der Staat bemerkt schlicht, weil diese Leute so ein gutes Gewissen in der uneigennützigsten Sache von der Welt haben, die sie vertreten, trauen sie sich Dinge, die normalerweise demokratisch erzogene Staatsbürger überhaupt nicht im Sinn haben. Erstens, sie demonstrieren, immerzu und anderswo, zunächst mit dem Anspruch auf Gehör, in dem vorhin gesagten Sinn. In der Auffassung, dieser von Ihnen vertretenen guten Sache könne wirklich keine Sau widersprechen. Der Staat mit seiner Verfassung als Hüter von Leben, Gesundheit und Gesetz und so weiter schon und gleich nicht. Der Staat, der Recht und Unrecht scheidet, der Gut und Böse auseinanderhält. Und dafür sagt er, der Staat ist das Gemeinwesen von uns allen. Aber der müsste doch hier nicht ausschlagend antworten mit solchen Anträgen Naturschutz, Umweltschutz. Aber sie demonstrieren. Überall laufen sie rum. Kaum ist irgendwo wieder ein Kohlekraftwerk angezündet, ein Atomkraftwerk im Bau. Sie marschieren auf, unanständig gekleidet, sie rotten sich zusammen zu Hunderten, zu Tausenden und Zehntausenden. Sie demonstrieren. Man denke, das tun die. Der Staat muss den Grenzschutz fordern. Er muss die Polizei Sonderschichten fahren lassen, immer damit die nicht allein sind, die demonstrieren. Er muss die Polizei mit Filmkameras ausstatten, damit die auch sehen, wer da demonstriert. Es ist einfach für diesen Staat von Anfang an keine Frage, was bedeutet die Kritik? Wie gefährlich wird sie mir? Was habe ich von ihr zu halten in dem Sinn, kann ich sie in die Politik integrieren? Das ist außerdem geschehen, dass alle Parteien jetzt in ihren Parteiprogrammen ein Umweltkapitel haben. Das ist ohnehin passiert. Na klar, passt der Staat auf alles auf. Aber es ist immerhin noch was anderes, zu sagen, der Staat nimmt sich dieses Themas an und hier kommen Bürger, die immer meinen, noch auf etwas bestehen zu müssen. Wenn eine Autobahn gebaut wird, eine Stadtbahn oder sonst was, sie meinen, das ist wieder ein weiterer Schritt der Zerstörung unserer Lebensgrundlagen, den möchten wir vermieden wissen. Also sie demonstrieren wie die Teufel. Ein Staat macht in diesen Demonstranten eine Sorte Unzufriedenheit aus, die sich in ihrer Wucht, in ihrem Gewicht, erst einmal gar nicht anders und gar nicht viel unterscheidet von den anderen Unzufriedenheiten, die es in dieser Gesellschaft allemal gibt. Mit dem Geld, mit dem Verdienst, mit der Arbeit, mit der U-Bahn, mit dem Verkehrswesen, was weiß ich, was es alles für Unzufriedenheiten gibt. Aber diese Unzufriedenheit wegen ihrer hohen Qualität, so ein Grundgut wie Gesundheit, Umwelt zu schützen, die wirkt als Motiv für Aktivitäten, die früher wirklich nur von linken Staatsgegnern, Kritikern ernsterer Natur gepflegt worden ist. Zweitens, die hören überhaupt nicht mit dem Demonstrieren auf. Einmal von der Wucht, meine ich von der moralischen Qualität ihres Anliegens und überzeugt, trauen sich diese Bürger noch viel mehr zu. Sie trauen sich auch noch zu prozessieren. Es soll vorgekommen sein, dass manche Bauvorhaben bei Atomkraftwerken durch den Rechtseinspruch einer einzigen Bäuerin glatt um ein halbes, dreiviertel Jahr verschoben werden mussten. Wir sagen dazu überhaupt nichts. Höchstens, wie das Rechtsverfahren geht, was da wirklich behindert, aber nicht verhindert worden ist. Der Staat sieht es aber alles ganz anders. Er meint, so ging es ja nun nicht. Er hat gewählte Repräsentanten, hat eine Energiepolitik zu machen, entscheidet, dass diese Energiepolitik mit Atomkraftwerken, mit Wackersdörfern und so weiter bestückt werden muss. Und dann kommt ein Privatinteresse einer Bäuerin da hinten bei Wackersdorf. Daher meldet sich gerichtlich an und ein Verwaltungsgericht nach dem anderen gibt den Bescheid, die Frau hat zwar mit ihrem Interesse nicht recht, aber in einem muss man ihr recht geben, das Abwicklungsverfahren des letzten Bauabschnitts war nicht korrekt. Da muss nochmal alles wiederholt werden, erstmal Baustopp, ein neues Abwicklungs- und Genehmigungsverfahren. Ein Riesenerfolg für die Frau, wir glauben nicht, aber ein Riesenmisserfolg für den Staat, und das glaubt er. Nein, diese Demonstrationen und Prozesse haben noch kein Kernkraftwerk, das der Staat in seinem energiepolitischen Programm drin haben wollte, verhindert. Sie haben ihn aber behindert bei der Abwicklung, reibungslosen Abwicklung des Zeugs, des Programms. Drittens, das haben Demonstranten auch gemerkt und auch Leute, die vor Gericht gegangen sind. Sie haben nicht nur demonstriert und prozessiert, sondern sie waren auch enttäuscht über die Wirkung ihrer demonstrativen Appelle und über die Wirkung der Gerichtsverfahren. Denn letztlich haben sie, wie früher die Notstandsgesetzgeber, die Notstandsgesetze serviert bekommen haben, auch als Atomkraftgegner wegen Umwelt und Gesundheit, ihre Atomkraftwerke vor die Nase gesetzt bekommen. Der legendäre Aufstand der Winzer im Badischen hat halt eine Zeit lang gedauert, aber nicht unterbunden. Insofern sind diese braven Leute für den Staat aus dessen Blickwinkel noch frecher geworden. Und eine Minderheit unter ihnen hat gemeint, hier wäre jetzt endlich einmal die Sache am Platz, die irgendwo aus dem antifaschistischen Erbe der Republik in den Köpfen ab und zu rumgeistert, dieses ominöse Recht auf Widerstand. Das mag ein Widerspruch sein, das kann ich leicht kritisieren, dass sich diese Leute da tauschen über Recht und Widerstand und Gewalt, darüber später mehr. Es geht aber nicht um die Täuschungen und eine Auseinandersetzung zwischen meinetwegen unserer Auffassung und der Bewegung, sondern es geht schlicht und einfach auf die Auseinandersetzung. Was haben sich die herausgenommen für einen Staat, der darauf sinnt, dass die Bürger ihnen doch nicht Schwierigkeiten machen? Diese Erinnerung, erster Teil. soll wie der zweite Teil Frieden nur eines zeigen. Es ist eine Sache, sich so einer Bewegung anzuschließen, eine andere, sie zu kritisieren, und eine dritte Sache ist es, dieser Bewegung auf den Pelz zu rücken, weil man der Staat ist. Es sind drei Maßstäbe. Das Thema Frieden ist im Zuge der sogenannten Nachrüstung, immerhin Raketen war das Thema, Waffen, bewegend geworden. Zugrunde lag und liegt heute noch dieser Aufregung, die damals eben am publikumswirksamsten inszeniert worden ist, die Definition allen Rüstens als einer friedenssichernden Maßnahme. NATO-Bundeswehr, ein einziger Kriegsvermeidungsverein. Diese Definition selbst stammt sogar noch aus dem Kanzleramt. Und die Bewegung, die Friedensbewegung heißt, hat sich diese Definition zu eigen gemacht und im Namen des Ideals Friedenspolitik an deren realen Entscheidungen gezweifelt. Auch hier wieder ein Katastrophengewissen. Nicht, da ist keine Aufregung, hat gesagt, die Saubander auf der Harthöhe im Pentagon, jetzt schaffen sie wieder Waffen an. Das deutet auf ihre Absichten. Ah, die Russen wollen sie fertig machen. Sie können nicht genug von diesen Kriegsmitteln kriegen. Die werden schon ihre Gründe haben. Nichts. Nein, es war das Katastrophengewissen bis zu Gemälden an der Tagesordnung dessen, was ist denn, wenn mal der Dritte Weltkrieg mit Atombomben geht und wie sieht es denn hinterher aus, können denn dann die Haustiere noch schnaufen und so fort. Es war wieder, wie bei der Umwelt auch, die zur Schaustellung des Betroffenheitswahns von Menschen, die nichts Böses, sondern allemal nur Gutes wollen und dieses auch noch vom Staat und in seinem höchsteigenen Interesse. Wieder wurden Menschen im Namen des Lebens aktiv, haben gemeint, dass sie als Bürger dieses Staates ihm bedeuten könnten, dass sie kein sehnlichster Wunsch drängt, als der, dass er darauf aufpassen möge, nicht Krieg, sondern Frieden fürs Überleben. Jetzt kann ich es kürzer machen. Die ganze Leier wiederholt sich. Der Staat war nicht beglückt darüber, dass jetzt selbst bei den Zweiflern, die es im Land gibt, ob der einen oder anderen Raketenaufstellungsmaßnahme, nun endgültig die Mehr durchgesetzt ist. Politik dient dem Frieden. Politik kämpft in ihrer heikelsten Abteilung, nämlich in Verteidigung vor dem Kriegsministerium, allemal mit der Verwirklichung jenes ewigen Menschheitswunsches Frieden erhalten, stiften, herstellen, wiederherstellen und so fort. Nein, genau andersrum hat der Staat gesehen, warum diese Friedensmenschen, sehr oft personalidentisch mit den Umweltmenschen, waren wiederum so von der Güte und von der, ja, der alte Kanzler Schmidt würde sagen, von der Akzeptanz, also von der allgemeinen Anerkennung ihrer Anliegen überzeugt, dass sie sich mehr getraut haben, als sich sonst gewöhnliche Bürger trauen. Sie haben wiederum demonstriert, sie haben sogar prozessiert, es ist sogar einmal vom Bundesverfassungsgericht die Anfrage ergangen, ich glaube der Schiele war damals schon dahinter gesteckt, die Anfrage ergangen, wie hält denn unsere Verfassung mit amerikanischen Version 2 auf unserem Boden, sagt mal Verfassungsrichter. Also eine Anrufung, die ist doch sehr, sehr anständig, der Justiz als unabhängiger dritte Macht im Namen einer eventuellen Korrektur der Politik, der wirklichen Macht zum Guten. War doch höchst anständig. Aber sie haben wieder demonstriert, sie haben wieder prozessiert und sie haben wieder aufgrund der Enttäuschungen als eine Minderheit unter ihnen den Übergang vollzogen, das Recht auf Widerstand für sich in Anspruch zu nehmen und Sitzblockaden gemacht in all den toten Teufel, der bekannt ist. Die Reaktionen des Staates in dieser Sache auch noch in Erinnerung gebracht. Die ganz banalen. Der Staat meint nicht, dass eine Bewegung ihn nicht kratzt, solange sich nichts verhindert, also wirklich seine Entscheidungen kippt. Er meint, dass schon die Behinderung ein schlechtes Zeichen ist. Ich drücke mal alles so vorsichtig aus, weil wie anders lässt zu erklären, wenn ein Staat oder seine Agentur meinen, eine ganze Friedensbewegung und eine ganze Umweltbewegung, kaum demonstriert sie mal irgendwo ein paar Stunden, mit den Techniken des Staatsschutzes fotografieren, registrieren lassen zu müssen. Das wird allemal aus dem einen Grund getan. Man hat hier den General- und Hauptverdacht, dass sich hier leibhaftige Staatsgegner treffen, versammeln, sodass man für den eventuellen oder auch für den schließlichen Gebrauch der Gewalt gegen diese Gegner, für den Fall, dass sie sich jetzt bloß friedlich geben und sich verstellen, in Wirklichkeit aber mal Gegner sind, dass man sich da als Staat wappnen muss und alle Mittel, alle Handhabe sich verschaffen muss für ihre gescheite Verfolgung. Damals aber noch, sagen wir damals mal vor 10 Jahren, vor 5 Jahren, je nachdem welche Bewegung man nimmt, damals war es aber nicht so wie heute in Sachen Vernommungsverbot, auf das ich ja bald komme, dass der Staat, meinetwegen der Genscher oder der Bangemann oder der Kanzler selber, gesagt hätten, ist doch klar, wenn irgendwo demonstriert wird, wenn Flugblätter gegen unsere Energiepolitik oder Atomkraftwerke verteilt werden, da sind wir auf der Matte, da haben wir Abteilungen, Geheimdienste. Da lassen wir nichts anbrennen, da wird observiert und verkartet, sodass man wirklich immer, wenn man meint, es müsste sein, den Leuten auf den Pelz rücken kann. Damals war dieses ganze Getriebe mit Demonstrationen, sind Ansammlungen von Staatsfeinden noch eingetaucht in die urdemokratische Meer von seht mal, wie bei uns demonstriert wird. Seht mal, was bei uns alles geht, so ein Unterschied. In Polen ein kleiner Aufstand, eine Zusammenrottung beim 70. Geburtstag von irgendeinem Papst oder sowas. Ja, da kommen die Sicherheitsbehörden und versprühen Tränengas. Bei uns nichts, außer, na, wenn es sein muss halt. Zweite Abteilung, so oft es sein musste, wurde natürlich Tränengas angewandt und sonstige Sachen. Ist ja auch ein bisschen mehr passiert, hat ja auch Opfer gegeben, nicht zu knapp. Aber, wie gesagt, damals immer das so totschlägerische Argument gegen jede Demonstration, dass sie eigentlich inhaltlich von dem Anliegen, das sie vor sich herträgt, von dem Anliegen, wegen dessen die Leute auf die Straße gehen, her, nicht so viel Würdigung verdient, als von der großartigen Einsicht, dass sie stattfinden darf. Das war damals noch Usus. Inzwischen sind die Töne greller. Trotzdem, manchen Staatsmenschen ist es von damals mulmig geworden. Und sie haben auch ein bisschen ihre Kunst, über das Verbotene und Erlaubte in der Welt nachzudenken, präsentiert. Nicht, dass sie jetzt wirklich die paar Veranstaltungen abgezogen hätten, die da heißen, ein Bundeswehroffizier und ein General diskutieren mit einem Grünen im Fernsehen eine halbe Stunde und die Hälfte der Diskussionszeit vergeht mit dem handfesten Argument, lassen Sie mich ausreden, lassen Sie mich ausreden. Und nicht über Raketen und das Wie und Warum. Nein, diese Veranstaltungen waren banal gegen das, was ich methodische Flurbereinigung nennen möchte und was eigentlich schon der Übergang zur heutigen Radikalität der Regierung war. Ich meine den berühmten Streit um die Weisungskraft der Bergpredigt. Also in der Bergpredigt, die ist damals in Mode gekommen, obwohl sonst die Leute die Bibel überhaupt nicht mehr lesen, aber da haben sie wieder gekommen. Die Bibel ist ja, gehört zu den Büchern, die für sich nichts sagen, wo alles auf die Deutung ankommt. Die für sich als Märchen oder Unterhaltungsbuch recht gut taugen, aber sonst nichts. Aber die Deutung der Bibel ist eine Produktivkraft für den bürgerlichen Verstand. Damals ging das so, der Hauptprotagonist war damals, soweit ich mich entsinnen kann, der Theo Weigel von der CSU. Der hat da die Auslegung im Parlament gemacht gegen die Grünen-Auslegung. Im Namen der Bergpredigt, das zeugt auch wieder vom Anstand der Protestanten, haben die gesagt, wir rüsten die Russen nicht fix und fertig, wir bieten ihnen Frieden an, wir machen Gesten des Nicht-Nachrüstens und dann wird sich schon und verhandelt über Frieden und Abrüstung wie die Teufel. In der Bergpredigt, und wir sind doch Christen, und Sie von der Christlich-Sozialen Union, Sie von der Christlich-Demokratischen Union und so weiter, müssen doch auch Christen sein, Sie, muss ich darauf hinweisen, in der Bergpredigt steht, eine Backe hinhalten, andere hinhalten, und wenn du einen Feind hast, so lass ihn lieber und so weiter, und möge ihn am besten gleich auch noch, wenn er schon dein Feind ist, dann aber auch mögen. Da sind die aber aufgelaufen, die Burschen. Denen ist eine Deutung der Bergpredigt entgegengeschneudert worden, die mit der selber, mit diesen Ratschlägen des Herrn, überhaupt nichts mehr zu tun hatte. Die Deutung ist so gegangen, das mögt ihr für euch so sehen. Und wir empfehlen es euch, es auch so zu halten, wie es in der Bergpredigt steht. Aber ihr jungen Leute, ihr müsst nicht vergessen, wir sind eine Regierung. Und die hat Verantwortung für laute Leute, die ihr unterstellt sind, zum Beispiel auch für euch. Und wir können uns den Weisungen des Herrn in der Bergpredigt so locker nicht anschließen. Es ist etwas für die Individualität, die auf Anstand trägt. Aber es ist nicht für einen Staat, der sich behaupten will, was in der Bibel da steht und was von euch zitiert wird. Die zweite Ausdrucksweise dieses blöden Dings war, was ihr macht, ist respektabel als Gesinnungsethik. Aber einer, der die Macht im Staat hat und ans Regieren denkt, der hat eine Verantwortungsethik und die geht ganz anders. Warum diesen ideologischen Rückblick? Weil hier schon gezeigt ist, und zwar durch die Regierung selber, durch die Parteien, die für Nachrüstung waren, dass der Streit nicht mehr um Raketen, sondern nur ums Erlaubte und Gebotene ging. Es ging nur noch ums Regieren und Gehorchen in der Auseinandersetzung. Es ging nur noch um das Statthafte an den Einwänden gegen die Pershing II. Es ging nicht um die. Natürlich mag mancher jetzt denken, sind da nicht so Argumente gefallen wie, wenn wir die Pershing II nicht aufstehen, ist das Abendland bald in Schutt und Asche. Hat keine große Rolle gespielt. Es haben militärtechnische Lügen und Argumente haben zirkuliert, ist schon. Das Wesentliche aber vom innenpolitischen Gesichtspunkt war, Achtung, Achtung, hier ist eine Sorte Unbotmäßigkeit an der militärischen, an der Nachrüstungsfrage, an der Strategie der NATO und so fort entzündet. Hier ist eine Unbotmäßigkeit aufgekommen, die ein Staatsproblem eigener Art darstellt. Eine Bewegung Umwelt, dieselbe Bewegung erweitert um das Argument Frieden, eine Bewegung, die sich Sachen herausnimmt, die nicht gehen. Ich kann es mal anders ausdrücken. Keiner, der eine Sitzblockade mitmacht, wähnt sich als großartige Verhinderungsmaßnahme einer Stationierungsmaßnahme der Weltmacht Nummer 1 auf deutschem Boden. Also man stelle sich vor, man setzt sich auf die Straße und dann scheitert die mit allen technischen und sonstigen ordnungsgemäßen Hilfsmitteln vollzogene Aufstellung von Raketen in Betonlöchern oder auf Betonklötzen oder auf Lastern oder sonst was. Es ist einfach lächerlich. Selbst die Demonstranten haben das gewusst. Sie haben immer betont, das ist eine symbolische Aktion und Gewalt soll es gleich nicht sein. Es soll bloß zeigen, hier sieht sich, Mensch, wer kommt da, böses Maschinen. Es war immer so gemeint und christlich untermauert. Der Staat hat sich aber auch hier mit diesem schlichten Sachverhalt nicht zufrieden gegeben. Er hat nicht gemeint, naja, lassen wir sie ja nicht sitzen. Es kann ja sowieso nichts passieren bei den jungen Leuten, am Pfarrer haben sie auch dabei, ist ja alles in Ordnung. Genau umgekehrt unser Staat. Er hat gemeint, so weit sind wir jetzt schon, die Pfarrer sind schon dabei. Genau umgekehrt hat er es betrachtet. Er hat gemeint, in diesem Volk stimmt was nicht mehr. Und die Argumente mit Bergpredigt und Gesinnungsethik, Verantwortungsethik, die haben dann auch gesessen. Sie sind ja auch dann ergänzt worden um das naja, halb traditionell deutsche Argument fünfte Kolonne. Wer hier demonstriert und spielt sich auf, als möchte, wolle er behindern, nicht verhindern, der hat schon Schlechtes im Sinn, nämlich in irgendeiner Grundsatzfrage des Verhältnisses von Volk und Staat, Mensch, Bürger und Regierung. Die Position des Staates und aller Kenner seiner Notwendigkeiten hat sich im Laufe dieser Bewegungen herauskristallisiert. A, sie ist ganz einfach die Position, es wird alles gemacht gegen die Demonstranten, gegen ihre Anträge und Wünsche. Aufgerüstet ist geworden, die Umweltskandale haben stattgefunden. Ja, du kommst gleich dran als Thema. Komm rein, du kommst gleich als Thema dran. Der Mann ersetzt mir jetzt ein ganzes Kapitel. Ja, ist nichts zum Lachen. Das Thema ist vorgesehen. Was sind die, die sich autonom nennen? Ist vorgesehen, aber er hat quasi seine Demonstration schon abgeliefert. Nicht, dass er nicht festgestellt haben könnte, dass ich meinetwegen ein dummes Gelaber gemacht hätte, sondern er hat sein Desinteresse daran dokumentiert. Vielleicht in einer Auseinandersetzung oder beim Zuhören eines Referats zu bemerken, wen er vielleicht als Gegner hat. Er hat zum Beispiel bei mir nicht gemerkt, dass ich auch für Typen wie ihn in einer Frage, nämlich in der Schlechtmacherei, sage ich mal, dieser Staatsgewalt, ein Angebot unterbreite. Für ihn ist das Angebot allemal nichts wert. Öffentliches Recht haben wir. Ich sage dann noch warum. Also es gibt die Atomindustrie, die Umweltkatastrophen, wie sie heißen, die Skandale, alle trotz der Proteste und trotz dem, dass der Staat die Themen in seine Programme und in die Parteiprogramme eingeschrieben hat. Die Flugplätze gibt es auch. Geblieben ist dem Staat immer nur ein Problem, dass es unzufriedene Bürger gibt, die von ihren moralisch fundierten Einmischungsversuchen, die dann auch wieder gar nicht so gemeint sind, aber von diesen Einmischungsversuchen partout nicht lassen. Das Problem hat sich, ich sage mal ganz, ganz handfest, für viele Politiker in dem Sachverhalt kristallisiert, dass es eine neue Partei gegeben hat. Also das Argument soll heißen, der Staat hat aus diesen Bewegungen, so klein sie denn geworden sind, so leicht sie zu übergehen waren für ihn, noch eine Sorte von da gibt es Herausforderungen für mich, entnommen. Er hat das immer so sehen wollen und das erste war die Grüne Partei. Das darf man nicht unterschätzen. Es hat nichts damit zu tun, ob man das Programm der Grünen für durchdacht, korrekt oder sonst was hält. Ob man bei den Grünen konservative Absurditäten jede Menge entdeckt oder nicht. Für diesen Staat und die etablierten Parteien war es von vornherein anders. Die haben sich auch nicht darüber gefreut, dass in dieser Partei Prozesse losgehen, die schlicht auf den Normalbürger, nicht auf den Demonstrationswilligen gehen. dass es diese Diskussion um Politikfähigkeit, andere Selbstdarstellung, nicht immer bloß Demos machen, sondern auch zeigen, dass man würdig von einem Staatsamt übernehmen könnte oder kann, dass da quasi eine Anpassung stattgefunden hat. Auch das, dass einen Staat nicht großartig begeistert, geschweige denn persönlich bestimmt. Man darf nicht vergessen, dass die Grünen, seitdem sie es gibt, unabhängig von dem, was sie können oder nicht können, wollen oder nicht wollen, eine politische Hetze über sich ergehen lassen, die sich gewaschen hat. Und bei denen keiner aus den anderen Parteien die politische Kultur oder irgend so einen Scheiß anruft und sagt, werden wir mal anständiger miteinander. Der Vorwurf der Systemfeindschaft. Vom ersten Tag der Grünen in irgendeinem Parlament drin. Der Vorwurf des Vaterlandsverrats wegen der Friedens- und Raketengegnerschaft. Landesverrat in Peru. Immer. Der auch durch den Verfassungsschutz immer wieder untermauert der Vorwurf, die Herkunft mancher Grünen aus ex-linken Szenarien wird bewiesen, wird gegen diese Partei ins Feld geführt. Also quasi, sie sind getarnte System- und Staatsfeinde. Es hat einmal eine ganze Affäre gegeben, die dann auch wieder keine geworden ist, wo sich C-Parteien einfach einmal der Staatsschutzdateien bedient haben, um nachzuweisen, ja, hier in unserem Parlament sitzen, naja, 7 Vorbestrafte. Ja, wo sind die, bei welcher Fraktion? Ja, bei den Grünen. Der Konter aber des Staats nicht nur so gemeint, dass man sagt, hier macht man diese Partei vor braven Bürgern unanständig, nicht, damit sie nicht mehr salonfähig sind. Das war die eine Sache. Die andere war immer der Antrag, diese Leute gehören nicht ins Parlament, in die Leitung des Staates und in Ämter. Woher weiß man das? Sie haben ja eine technische Behandlung erfahren. Diese Grünen, die in irgendwelche Parlamente reingekommen sind, sei es kommunal oder bundes- oder landesweit. Sie durften nicht, wie es sonst Usus ist, in so Ausschüsse, wo die heiklen Fragen der Nation irgendwie vorkommen. Grüne sind eben in Verteidigungsausschüssen, das war jedes Mal ein Theater, bis endlich einer drin war, ab und zu hat einfach keiner reingedurft. In so Ausschüsse, wo ein bisschen NATO-mäßig und Rolle der Bundesrepublik in ihr, Arsenal, Bekleidung der Bundeswehr und was weiß ich, alles besprochen wird in solchen Ausschüssen, da haben die nicht dem Parteienproporz gemäß, obwohl sie größer zeitweise als die FDP waren, hineingedurft. Prozesse hin und her, alles rechtfertigt worden. Das sind ja eindeutige Hinweise für die Stellung, diese Leute gehören nicht hierher. Sie sind nicht Repräsentanten des Staats, obwohl sie nun einmal aufgrund dummer Wählerstimmenauszählungen hier sind. Sie sind eigentlich hier fehl am Platz. Staatsschützerische Umtriebe gegen Kandidaten, die Strafmaßnahmen anlässlich dieses lächerlichen Volkszählungsboykotts, alles. Es findet ein Kampf mit den Mitteln des Gesetzes, also auch der Staatsgewalt, gegen diese Partei statt, obwohl sie doch eine ist, die nach allen Regeln der Kunst und mit den saudummen Argumenten dazu in diese Parlamente reingekommen ist. Das macht unseren Staatskennern und den etablierten Parteien keinen Kummer. Sie sehen das ganz anders von Anfang an und jetzt auch noch. Das Belegmaterial, dass sie diese Parteien, SPD, CDU, halt die echten, die ministrablen Menschen, die das schon können, das Handwerk des Regierens und des Gewaltbefehligens, die haben gern ein Beweisverfahren angestrengt und da ist ihnen etwas zu Hilfe gekommen. Das ist die zweite Herausforderung, also die Grüne Partei als erste Herausforderung, die zweite. Diese ewigen Übergänge von Demonstranten in Sachen Recht auf Widerstand. Da hat es Beispiele gegeben. In Frankfurt, glaube ich, war ein Regierungsrat, Schubert. Denken wir doch, ist ein anständiger Mensch, wenn der Regierungsrat geworden ist. Hat er ein Amt, ein Staatsamt, zumal. Hat sich dazu herbeigelassen und hat gesagt, ja, wenn der Staat und Gesetz das ist, was sie jetzt tun, gegen uns und unabhängig von unseren Protesten und so weiter, dann will ich aber auch einer sein, der einmal die Moralität unseres Anliegens für höher erachtet als das geltende Recht, und da hat sie Sachen aufgerufen, ist auch verknastet worden, ich glaube mit Bewährung, weiß ich jetzt nicht genau, aber der Mann hat seine Strafe bekommen, aber was hat er gemacht? Er hat die Moralität seines guten Anliegens tatsächlich über das Recht gestellt. mit Blockaden und so kleinen Sachen. Selbst der alternde Robert Jung tut ab und zu eine Bemerkung des Inhalts, ja, wenn die Moral dann in diesem Land doch nichts zählt, wenn die ganze Güte unserer Bewegung, die ja wohl unumstritten ist, doch weder Gehör noch auf Gespür trifft, wenn überhaupt der Staat solche Ansinnen für feindlich sich gegenüber achtet, dann kann ich auch verstehen, also so der Typus seiner Bemerkungen, wenn junge Leute, ärgerlich werden und pfeifen aufrecht. Das eine Ergebnis dieses Übergangs, der bei Demonstranten entstanden ist, ist gerade rausgegangen. Es gibt ein paar hundert junge Leute, nach den offiziellen Angaben, in der Republik, die machen nicht mehr den Übergang, sondern die pfeifen sowieso ausrecht. Was sie eingesehen haben, ist leider nicht viel. Eingesehen haben sie, das muss ihnen zugestanden werden, dass es mit diesem Recht nichts weiter auf sich hat, als dass es eine Form der Gewaltausübung ist. Daraus haben sie den Schluss gezogen, nur wenn es ohnehin bloß um Gewalt geht, dann müssen wir doch selber mal kräftig mit und auf. Sie haben den Schluss gezogen, dass das einzig Senkrechte, dass die einzig intakte Moral, die eines Menschen ist, der auf die gewöhnlichen Lebensumstände pfeift, der schaut, dass er überall, wo er die Staatsgewalt, und sei es in einer noch so kleinen Angelegenheit, brechen kann, oder wenn schon nicht brechen, ihr einen Nagelstich zufügen kann, dass er überall, wo er einmal eine Schranke setzen kann für polizeiliche Übergriffe, und zwar durch eigenen Einsatz, dass er überall dort am richtigen Platz war. Es ist die Moralität des Kampfes pur, weil von der Staatsgewalt und ihren Vorhaben in dieser Bewegung, soweit man sie Bewegung nennen kann bei einem Autonomen, bei diesen Leuten, da kann von einem Inhalt des Protests nicht mehr die Rede sein. Sie haben sich verabschiedet und finden alles grundsätzlich scheiße oder irgend so ein Wort. Ein Schweinesystem heißt es. Es interessiert sie nicht der Inhalt, weil sie sind sich sicher, dass ohnehin alles, was von diesem System und vom Staat ausgeht, nichts taugt. Da möchte man ihnen im prima facie erstmal gar nicht widersprechen. Und dann merkt man, die wissen das nicht, weil sie es betrachtet haben, sondern weil sie es nicht mehr interessiert. Sie haben sich eine neue Lebensform, Kampf gegen Bullen und so weiter, zurechtgelegt und behaupten noch nicht einmal, so dumm sind sie auch wieder nicht, dass sie über diese Aktivitäten diesen Staat und das Schweinesystem zum Kippen bringen würden. Ihre Bekenntnisse gemahnen eher an psychoanalytische Auskünfte über ihr Gefühlsleben bei Straßenschlachten, denn an eine Strategie, wir machen demnächst das, und wenn wir das gewinnen, dann haben wir Folgendes erreicht, und das gibt und so weiter, folgende Fortsetzung, und dann wird irgendetwas anders oder besser. So etwas strategisches Denken haben die Jungs nicht mehr drauf, weil die ganze Strategie sich erschöpft in der Moralität, wir führen den Kampf. Eine dritte Abteilung von diesem zweiten, Departement Herausforderungen für unseren Staat bilden die Häuserbesitzer. Auch vom Ansatz her oder von seinem Grund her eine Bewegung, die eigentlich an eine Banalität bemerkt, dass Wohnraum manchmal rumsteht, kein Geschäft abgibt, dann steht er halt rum. Die Sanierung ist geplant oder verschoben. Die Gründe sind Kalkulationen des Haus- und Grundbesitzers. Vielleicht auch haben sie was mit dem Markt zu tun, wie er gerade ist bei den Immobilien. Und diese Leute haben bemerkt, na, da könnten wir doch wunderbar drin wohnen. Sie haben nicht bemerkt, dass die Dinger nicht zum Wohnen da sind, oder genau gesagt, zum Wohnen nur dann da sind, wenn sie eine Grundrente abwerfen, und zwar die, die der Mann sich im Vergleich mit anderen Einkommensmöglichkeiten aus seinem Besitz verspricht und angeraten sein lässt. So eine Systemkritik war ihnen einfach zu lästig. Sie haben gemeint, Sie könnten doch überhaupt mal was ganz Neues machen und sind hin und sind um die Häuser, um die sich Ihrer Meinung nach ja sowieso keine Sau kümmert, hineingegangen und kaum waren Sie drin, haben Sie gemerkt, dass sich da jemand schwer drum kümmert. Seitdem gibt es besetzte Häuser, polizeiliche Räumungen derselben. Ist auch vollkommen klar, der Grundbesitzer selber würde ja mit diesen 16 Häuserbesitzern in seinem Eigentum auch nicht fertig. Das wäre ja lächerlich. Nein, da ist gleich die Staatsmacht auf der Matte. Und womit? Mit dem einzigen Argument, hier wird Recht verletzt. In diesen Fragen des Übergangs von Misserfolg aus Demonstration, von der Suche nach wirksamen und moralisch einwandfreien Betätigungen in der Auseinandersetzung mit dem Staat, der einem kein Gehör schenkt. In diesem Feld, also alternative Kämpfe bei Bauzäunen, bei Waggersdorf, bei Brockdorf, bei der Stadtbahn West und so weiter, auf diesem Feld ist der Staat nicht nur fündig geworden im Sinn einer zweiten Herausforderung neben den Grünen, sondern er hat auch die Verbindung hergestellt. Nicht, ich habe gesagt, es gibt einen. Er hat eine politische Verbindung hergestellt zwischen dem, was ihm sowieso schon juckt, an dem ewigen Demonstrieren, an der Grünen Partei und überhaupt an der Jugend. Er hat gemeint, hier sieht man es ja. Hier sieht man es ja, wohin es führt, wenn man sich selber und andere aufhetzt, die Friedensraketen der Republik nicht zu mögen. Hier sieht man es ja, wohin es führt, wenn man schreit, die Natur muss geschützt werden, wenn man gegen die chemische Industrie flucht, es führt zu Rechtsbruch. Das uralte Argument damals bei der RAF, bei den Terroristen der Nation, wer ist der Sumpf dieser Leute? Also, da ist es so gegangen, wer, wie folgender Dichter, ein kritisches Gedicht gegen Vietnam macht, der ist der Sumpf für die ganze Rote Armee-Fraktion. Wer wie die linken Studentengruppen oder die linken Parteien, die es damals noch mehr gegeben hat, immer predigt, dieses System sei nicht ganz in Ordnung, es gehöre viel mehr hinweggesehen, der hat es eigentlich zu verantworten, dass es hier und da und dort zu Rechtsbrüchen kommt. Er ist quasi ein Aufforderer zum Rechtsbruch. Das ist sehr lustig, seinem Inhalt nach das Argument. Also man kann sich zum Beispiel hier herstellen, das ist gut in diesem Land, und kann sagen, Achtung Leute, hallo Proletarier aller Länder, was ist denn? Aufgepasst, ihr macht eine Revolution. Der Staat sagt nicht nur, was ist denn das für eine Revolution, was meint er damit oder sonst was? Er sieht es ganz anders, er meint, ist hier eventuell eine Aufforderung zum Rechtsbruch gegeben. Es ist ihm scheißegal, was eine Revolution ist. Dass die vielleicht auch aufräumen mit der Staatsgewalt, und zwar zuerst, dass es mit Gewalt zugeht und so weiter, ist ihm alles nicht so wichtig. Er kontrolliert die Bürger, der wirkliche soziale Unfrieden ist ja nicht sein Problem, einfach nach Aussagen und Taten, die ihm immerzu nur eines verraten. Nicht, was interessiert die Leute, was haben sie für Beschwerden, was gibt es denn für Einwände und Misstrauenskundgebungen in Volk, bezüglich meiner Vorhaben oder meiner Maßnahmen bei der Atomenergie. Nein. Wo ist denn da etwas Verbotenes? Dieses Beweisverfahren, die Kombination grüne Demonstranten überhaupt, Leute, die wirklich einmal eines Rechtsbruchs, sagen wir mal Körperverletzung an einem Polizisten oder jetzt diese Sache, wo zwei Polizisten ermordet wurden. Wenn sowas passiert, dann schon gleich. Aber jeden Rechtsbruch nimmt er, der Staat, als etwas, wo für ihn Bestandsfragen der höchsten Güteklasse aufgeworfen sind. Er ist gar nicht so großzügig und sagt, naja, machen wir nichts draus, Polizisten kommen immer wieder mal um. Es ist ironisch zu bemerken, also es passt der Sachverhalt ironisch, dass eine Woche, glaube ich, oder 10 Tage, vor den Polizistenmorden in der Stadtbahn West, Aue, in Hannover von ganz normalen Gangstern auch 2 Polizisten umgelegt wurden. Das ganze Rätsel, das man hier vor sich hat, warum hat der Staat nicht diese von gewöhnlichen Straftätern, halt Bankräubern oder solchen Typen, umgebrachten Polizisten zum Anlass genommen, er bräuchte überhaupt jetzt ein Konzept, mit dem er seine offensichtlich in den toten Polizisten erwiesene Ohnmacht überwindet. Bei den Polizisten bei der Stadt Van West war irgendwie sofort klar, hier ist der Staat von denen, die immer zu meckern, die demonstriert haben, protestiert haben, Widerstand leisten, jetzt endgültig vor die eine Gretchenfrage gestellt. Will er sich mit der Notlage, in der er nun einmal ist, ja wenn schon Polizisten schon ermordet werden können, wo sind wir denn? Da hat er sich in eine Notlage sofort hineindefiniert und hat ausgedrückt, hier ist ein Versäumnis. Es ist nicht bekannt, dass irgendeine Behörde im Fall der von den Gangstern umgebrachten Polizisten eine nationale Notlage des Polizei- und Sicherheitswesens ausgerufen hätte. Da ist der Bericht ergangen, der ist geschrieben worden, da steht vielleicht sogar drin, dass die zu spät gezogen haben, ihre Kanonen oder sonst was. Da ist sicher ein sehr harter, sachlicher Bericht und er hat höchstens als Konsequenz, dass die Ausbildung an der einen oder anderen Stelle beim Umgang mit gefährlichen Verbrechern verbessert werden muss. Aber es war keine Staatsaffäre. Bei Stadt Van West war gleich klar, hier ist bewiesen, dass der Staat gegenüber der politischen Szene dieser Nation zu nachgiebig war und ist, dass er sich auf dem Felde des Rechts, das gilt bisher, im Umgang mit solchen Leuten, stärkungsbedürftig wähnt. Er hat Selbstkritik geübt, und zwar eine offensive Selbstkritik. Die erzeugt bei einem Staat immer Handlungsbedarf. Die hat mit Politik in dem Sinne überhaupt nichts mehr zu tun. Sie ist so abstrakt, die Selbstkritik, dass einem Angst und Bange werden könnte. Die Deutung der Schrecke, die auf dem Felde des rechtlichen Umgangs mit Demonstranten, gefährlichen Demonstranten, halbgefährlichen Demonstranten und sonstigen fällig ist, die Deutung heißt schlicht und einfach, das geltende, bisher geltende Recht behindert die Staatsgewalt. Das Motto liefert der Kanzler lockend mit so banalen Sprüchen zur Hafenstraße, zu Westend, zu Stadt beim West, mit so Sätzen, die hören sich alle so zivil an. Die gehen so: Die Demokratie wird ausgehöhlt, wenn sie sich hilflos gegenüber ihren Feinden vorführen lässt. Da ist fast noch ein kleiner, sag ich mal, philologischer Trick drin. Aushöhlung der Demokratie, das war ein Schlagwort für Linksliberale und sonstige Kritiker. Das war immer für den Gedanken gestanden. Aushöhlung der Demokratie ist das, wenn der Staat sich zu viel herausnimmt und die Rechte und damit auch die Interessen der Bürger flöten gehen. Dieses Wort nimmt der Kanzler jetzt für den entgegengesetzten Antrag in den Mund und meint, Demokratie, es ist das, dass es ausgehöhlt ist, wenn sich's mir überall schrankenlos durchsetzt. Zuerst die Hilflosigkeit des Staats angesichts von ein paar Steinen, Schüssen und so weiter zurecht definiert. Der Staat, nicht, es wird nicht gesagt, da haben ein paar Gangster zwei Polizisten umgebracht, das ist eine Sache der strafrechtlichen Verfolgung, der Fahndung, dann hat man sie und so weiter, dann werden sie verknastet und so ist das Recht wiederhergestellt, wie sonst immer auch in der Welt, mit der Ingrid van Bergen zum Beispiel. Nein, die Diagnose lautet, das Recht, das gilt, bremst entschieden zu sehr die Anwendung meiner Gewalt. Ich mache noch einen kleinen Exkurs, bevor ich sage, warum so höfliche Sprüche, warum auch die gar nicht spektakulären kleinen Überlegungen, die ich hier vortragen möchte, warum wir ein Hammer sind oder zumindest zu sein hätten für jemanden, der gut erzogen ist. Ich will andeuten, dieses Zeug ist ein Schlag ins Kontor. Selbst der Spruch, die Maßnahme ohnehin. Jedes Menschen, der rechtsstaatliche Illusionen hegt oder gehegt hat, fehlt irgendwas. Deswegen eine Erinnerung, die Geschichte mit der Sozialkunde. Haben wir uns nicht alle daran gewöhnt, haben wir nicht gelernt. Ja, wir wissen, der Staat ist eine Instanz, die über Gewalt verfügt. Der soll ja auch auf alles aufpassen. Der Staat unterscheidet sich damit vom Rest der Bürger, die ihm zu Diensten zu sein haben. Wenn nicht direkt zu Diensten, so immer sich so zu betragen haben bei dem, was sie machen, arbeiten, kaufen, sparen und so fort, dass es seinem Gesetz entspricht. Das ist die eine Seite. Das ist die eine Seite des Rechtsstaats. Die andere ist, unser Staat ist aber nicht bloß ein Staat, dessen Regeln man zu befolgen hat bei Strafe der Verfolgung, sondern es ist auch noch ein Rechtsstaat. Und in dem ist quasi das Recht so etwas wie ein Puffer zwischen den Ansprüchen der Menschheit und denen der Obrigkeit. Das Recht ist die Einrichtung, in der der Staat selbst auf sich beschränkt, auch selber gewissen Regeln zu folgen hat. Also nicht rücksichtslos und nicht willkürlich des Bürgers Interesse antasten kann. Umgekehrt bedeutet dies immer noch Sozialkunde. Damit genießen die Bürger mit dem Recht im Rechtsstaat so etwas wie Schutz, wenn nicht sogar ein Mittel für ihre Interessen. Also Beispiel die Bauersfrau, die gegen das Wagersdorf klagt. Sodass im Streit um das Rechte, in Prozessen zwischen Staat und Bürger, zwischen Bürgern untereinander und sonst was, letztlich der Nutzen der Menschen sich herstellt, den der Staat ihnen nun mal schuldet, weil er eben ein Rechtsstaat ist. Dieser Glaube ist total dementiert, wenn unter Abstraktion und der Absehung von jeglichen politischen Protest und dem Einwand in Bezug auf Frieden, Umwelt oder sonst was, Soziales, können die auch mal wieder vorkommen, unter Absehung von jeglichen Inhaltsprotest, der Staat sagt, sag mir's, wie hältst du's mit dem Recht, ist gleich mit der Gewalt. Wenn das Argument fällig wird, Demonstrationen sind für den Staat ab sofort durch das neue Recht etwas, wo er mit dem Bruch seines Gewaltmonopols rechnet und die er deswegen jetzt ganz anders betrachtet und behandelt als zuvor. Hier wird nichts weiter vertreten, als dass das Recht entweder ein Mittel des Staates ist oder gar nichts. Dass es zusammenfällt mit der dauerhaften Respektierung und der dauerhaften Durchsetzung des Gewaltmonopols, damit sonst nichts. Man kann es auch anders sehen. Die Sache mit der Vermummung ist ja in den letzten Wochen breitgetreten worden. Es sind ja Leute angetreten und haben juristische Eselsbrücken konstruiert. Andere sind angetreten als Gegner des Vermummungsverbots, Strafbewehr und so weiter, und haben zeigen wollen, dass das juristisch bloß Schwierigkeiten macht, die Anwendung dieses Rechts. Beide sind unehrlich, gehen an der Sache vorbei. Die Frage, wie ein Vermummungsverbot einem Polizeikommandeur bei einem Einsatz Schwierigkeiten macht, wie vielleicht dann einmal die Situation entstehen könnte, dass die Verhältnismäßigkeit der Mittel, auch sein schöner Recht, eine Rechtsposition, ein Rechtsposten des Bürgers, dass vielleicht so etwas mal verletzt werden könnte. Das sind ja abgeleitete und sekundäre Fragen, verglichen mit der Absicht, die überhaupt das ganze Zeug dominiert. Die Absicht heißt, hat der Staat nicht das Recht, die Pflicht, mit seiner Gewalt sofort aufzuräumen, wenn er den Verdacht, ich kann es auch mal sagen, um einen Übergang zu stiften, die Vorverurteilung sich anmaßt, dass in einer Demonstration solche wären, die wohl eventuell auch einmal eine Straftat als einen Bruch des Gewaltmonopols begehen könnten. Vorverurteilung. Man hätte diese ganze Tour, die immer fälschlicherweise mit Verschärfung des Demonstrationsrechts oder Verschärfung der staatlichen Abteilungen und sowas benannt wird. Sie ist eine ganz normale Konsequenz und als solche möchte ich sich heute auch hingestellt haben. Was da alles läuft, das hätte man schon an der Affäre Barschel genauso merken können. Oder noch besser an der Flick-Affäre. Da ist ja auch einiges passiert. Da ist folgender lustige Fall eingetreten. Der ist nicht so blutig, das stimmt, wie eine Demonstration mit Autonomen und Bullen auf der anderen Seite. Aber übers Recht haben diese Fälle dieselben Auskünfte von unseren obersten Staatshängern aus ergehen lassen. Es ist herausgekommen über die Parteienspenden und die damit zusammenhängenden Betrügereien, da haben ja ein paar Millionen oder Milliarden die Hände gewechselt, ist herausgekommen, dass die besten Köpfe unserer demokratischen Führungsparteien gegen Gesetze verstoßen haben. Damals lautete der Beschluss noch nicht mal Amnestie, sondern das kann nicht sein. Auch hier die Auskunft wieder, es ist doch unmöglich, dass die Macher von Gesetzen, die, die sie erlassen und die ihre Überwachung und Durchsetzung ständig korrigieren und kommandieren, dass die selber gegen das Gesetz verstoßen. Also ist das Gesetz, das Recht so verändert worden, dass das, was die Herrschaften tun, nicht mehr gesetzwidrig ist. Das Ganze ist als Riesenkavaliersdelikt verbucht worden unter neue Gesetze über solche Praktiken der Parteien und der Unternehmer, die da was sich davon besprechen, dass die Partei was für sie tut, durch neue Gesetze über das Erlaubte und Verbotene auf dem Feld verändert worden. Damals haben natürlich auch einige Moralisten der Spiegel und so fort gemeint, dass jeder wie sie sind. Aber diesen bösartigen, eben auch abstrakten Befund, der den Nagel auf den Kopf trifft, naja, machen wir uns das nichts vor. Auch hier wieder ein Beleg. Entweder ist das Recht ein Mittel des Staates und wenn es das auch mal in einer Ausnahmesituation nicht oder noch nicht sein sollte, dann wird es dazu gemacht, diesen Spruch als Angriff auf den Rechtsstaat und seine Techniken, seine Gewalt- und Herrschaftstechniken, diesen Spruch haben außer uns keine Presseleute verbreitet. In der Affäre Barschel ist es ja noch weitergegangen, da ist ja nicht nur das Recht bemüht worden, so ungefähr erstmal abwarten, was rauskommt, keine Vorverurteilung, erstmal prüfen, was der Pfeifer für eine Pfeife ist und so fort. Das waren ja schon alles Ablenkungsmanöver und ist ja auch durchschaut worden. Nur, insgesamt ist die Vertrauensstiftungskampagne hinterher der großartige Einfall unserer Politiker und Kulturpreisträger und so weiter gewesen, jetzt auch noch die Moral als exklusives Mittel der Staatsmänner zu behaupten. Am Schluss, ich erinnere an alle unsere Veröffentlichungen zu der Frage und zu dem, was schon gesagt worden ist bei uns dazu. Am Schluss war die Frage allein noch die wichtige und ist es wohl jetzt noch, leidet der Staat angesichts der Affäre Barschel unter einem Vertrauensschwund? Das ist eine Frage des moralischen sich hineinsetzen von Politikern und Bürgern. Das Vertrauen, nicht Vertrauen. Deswegen soll man ihnen nicht vertrauen. Man muss. Es gehört zur Demokratie. Und Wahlkämpfe, das Ganze sich zur Schau stellen, das Ganze angeben der Politiker mit ihren menschlichen Tugenden, die sie dann auch automatisch zum höchsten Amt befähigen, das Zeug, gute Sitte in der Demokratie, darf nicht dazu führen, dass man die von ihnen selbst inszenierten Maßstäbe gegen sie wendet. Die Moral muss so praktiziert werden, bis zu dem Fotoapparat in der Badewanne und so weiter, so funktionieren, dass sie die Politiker immun macht gegen Misstrauen und immerzu auf Vertrauen hinausläuft. Dies nur als kleinen Exkurs. Es gibt etwas Spiegelbildliches in den Affären, wo beim Staat, bei seinen Agenten, bei seiner Maschinerie, bei seinen Behörden einmal ein Rechtsbruch oder ein Unrecht entdeckt wird, gibt es das spiegelbildliche Verfahren gegenüber dem, was jetzt mit Vermummungsverbot und so weiter inszeniert wird. Nämlich, beiden gemeinsam ist der staatliche Standpunkt, Recht ist Staatsmittel und nicht Staatsbehinderungs- oder Kritikmittel. Und wer das sagt, Recht muss allemal in Demonstrationsdingen, bei diesen Auseinandersetzungen zwischen Leuten mit Steinen, Schrauben oder Schlimmeren und der Polizei mit ihrer Bewaffnung, hier muss die Souveränität des Staates, quasi die Unverletzlichkeit der Polizei und die unmittelbare Verhaftbarkeit der Demonstranten garantiert sein. Wer dafür plädiert, der sagt auch gleich, was er mit Demonstrationsstrafrecht meint, nämlich, Demonstrationen sind sowas wie eine prinzipielle und einzige Herausforderung des Gewaltmonopols des Staates. Kaum demonstrieren welche, muss man sich schon gewärtigen, dass hier einmal an diesem Dienstag, wo die Demo läuft, jemand anders als der Staat vielleicht eine Gewalttat ausübt. Deswegen noch jedem ins Gewissen gesprochen, in anderen Fällen des Verbrechens und der Verbrechensbekämpfung ist der Staat nicht so lebendig. Er weiß genau, dass er in einer Großstadt wie München oder Essen und sonst was jeden Abend seine Mord, seine Diebstahl, seine Raub und seine Messerstechereirate hat. Da hat der Staat das Ziel nicht, nur hier ist doch mein Gewaltmonopol eigentlich ein bisschen außer Kraft gesetzt. Wenn hier einer Messer sticht, dann bin's ich und sonst niemand. Das sagt er nicht. Aber wenn jemand schießt, dann bin's ich und sonst niemand. Das sagt er jetzt am laufenden Band. Falls jemand vom Verfassungsschutz hier ist, er möge aufmerken, ich habe nicht zum Schießen aufgefordert. Wenn ihr das mir gleich wieder an Anzeige kriegt. Ich habe ja was erklärt. Die Kämpfe in Wackersdorf, immer Demonstranten gegen Polizei. Und da war ja die Polizei auch manchmal und immer friedlichen Demonstranten gegenüber nicht zimperlich. Stadtbahn West desgleichen. Und aus einem ganz einfachen Grund, im Sinn vom Motiv des Staats, aus dem durchgesetzten Argument, dass wenn einer die Pflicht hat, zwischen friedlich und gewalttätig zu unterscheiden, dann sind es die Demonstranten selbst und nicht der Staat und das Recht. Das ist ja die neueste Auflage, die mit Vermummungsverbot und anderem Zeug auf den Tisch kommt. Solche Sachen hat der Staat nie als strafrechtliches Folgeproblem, als Fahndungsproblem für seine Akteure ansehen wollen. Er weiß auch genau, und die Argumente fallen tagtäglich in der Debatte, dass das Vermummungsverbot und seine Anwendung dann, dass solche neue Rechtsbestände und Rechtstatbestände natürlich keinen Polizistenmord je verhindern. Wenn das jeder Politiker weiß, der dafür plädiert, dann will er aber auch etwas anderes damit sagen und erwirken. Die erste Wirkung ist erst einmal nur eines. Vermummung kostet jetzt nach dem heutigen Kabinettsbeschluss beim Demonstrieren halt ein Jahr höchst rechtsstaatlich aus. So ein Gesetz wird dann wohl gemacht werden. Ja, und dann sollen die solchen Burschen sich nochmal zusammenrotten, dann geht der Staat mit seiner Kompanie Polizisten oder Grenzschützer hin, löst sie auf, nimmt sie mit und kriegen sie ein Jahr Knast. Dann wissen sie wieder, dass sie in einem Schweinesystem leben. Ja, ist schon was dran. Das ist aber nicht der Witz der Sache. Der Witz der Sache ist, dass der Staat außer dieser Absolutheit seines Gewaltmonopols dieses Ding, dieses Ominöse, als das einzige Argument überhaupt noch hat stehen lassen, im Umgang mit diesen paar Bewegungen, die diese Republik heimgesucht haben, mit diesen paar kritischen Anwandlungen von jungen und alten Bürgern. Es ist nichts mehr übrig geblieben von, die Politiker müssen sich mit den Bürgern draußen im Lande verständigen, unterhalten, notfalls Überzeugungsarbeit leisten. bezüglich der Notwendigkeit einer wirtschaftspolitischen Entscheidung, einer militärstrategischen Entscheidung, einer Rüstungs- oder Fabrikbau- oder Atomkraftwerkgeschichte. Nein. Der Staat hat aus den Demonstranten, aus den Demonstrationen und dem, was sie irgendwann einmal auf ihren Schildern hochgehalten haben oder auf Luftballons, nur noch eines in Erinnerung, dass hier etwas dreut, sehr erdichtet, sehr hindefiniert, was sein Gewaltmonopol in Frage stellt. Der Sache nach, also so quasi, wenn man sich vorstellt, als Machtprobe in diesem Staat zwischen den Behörden und ihrer Ausrüstung und dem, was an Demonstranten, auch dieser schwarze Block und so weiter, was da existiert, lächerlich von vorn bis hinten, aber von Staats wegen haargenauso zurechtgeschustert und jetzt auf dem Wege, recht zu werden, dieser Auffassung. Während in den lächerlichen Affären Flick, Basel und so weiter, die Botschaft für alle Sozialkundedenker ergangen ist, Achtung Leute, weg mit der ersten Hälfte der Rechtsstaatsillusion. Staatsdienliches kann nicht Unrecht sein. Er geht jetzt an der kleinen, aber wuchtig aufgezogenen Front Vermummungsverbot. Die Botschaft, was der Staat anstellen will, in dem Fall mit Demonstrieren und Protestieren im Lande, das soll Recht sein und deswegen wird das auch. Jetzt gibt es noch eine kleine Fußnote, die betrifft die Hafenstraße. Die brauche ich jetzt nicht mehr zu analysieren. Sie ist nur eine Bereicherung des Themas des National um eine Variante. Und um eine Variante, an der man studieren kann, wie wieder alle Erfahrung mit dem, was die Politiker von sich geben, was sie durchpeitschen und wie sie ihre Polizei antreten lassen wegen einer Muck, sage ich jetzt mal. Wegen dieser paar Leute, die ab und zu meinen, jetzt gehört ein Stein geworden. Sie bescheiden sich ja nicht mit dem Befund, naja, da wird aufgepasst, wird fotografiert, Berufsverbot kriege ich ehrbar, ansonsten werden die unter Kontrolle gehalten, damit man sie rechtzeitig ins Internierungslager steckt, diese ungehorsamen Menschen, wenn es mal ernster in der Weltkrise oder kriegsmäßig wird. Er gibt sich nicht damit zufrieden, er will eine andere Sorte durchgreifen, er sagt, ich will was anderes anstellen mit diesen Leuten als das, was im bisherigen Recht genehmigt ist, also soll es Recht sein. Bei der Hafenstraße erst der Aufmarsch von Gewalt, dann das Ultimatum, dann das Nachgeben der Hausbesitzer, Barrikaden wegräumen, Vertrag unterschreiben, über den Vertrag kursieren ja manche Gerüchte, aber eines steht fest, es ist ein bisschen ein untypischer Vertrag. Es stehen zum Beispiel Sachen drin, wie aus diesen Häusern darf nie ein Verbrechen ausgehen, oder wie von deutschem Boden kein Krieg aus, steht in dem Vertrag, von diesem Hause aus darf keine Straftat passieren. Ja, wenn Sie das Mietrecht durchsetzen, das sind schon sehr, sage ich mal, vertragsuntypische Gepflogenheiten da oben, merkt man auch hier, das ist ein politischer Mietvertrag, ganz eigener Art. Wer darauf eingeht, hat sein Päckler zu tragen, klar. Aber die wollten es ja so. Nur, jetzt der Witz, jetzt haben die nachgegeben und seitdem findet in Spiegelzeiten, was halt die gelehrten Blätter sind, auch sonst, findet ein Lob von Donani statt. Und zwar mit dem Argument, und keiner durchschaut, das wäre ein Mann, der habe es trickreich geschafft, Gewaltverzicht zu praktizieren. Also es ist heutzutage in dieser Scheißrepublik vor lauter demokratischer Verbildung noch nicht einmal beim Staatsmann oder bei den Journalisten die Angst davor vorhanden, dass ein Mensch noch rumläuft, der sich den Gedanken ernst nimmt und sagt, naja, Gewaltverzicht ist doch ein Witz. Erstens, verzichten kann man nur auf etwas, was man hat. Weil sonst ist es ja kein Verzicht. Wenn ich eh keine Millionen habe, brauche ich ja nicht auf sie zu verzichten. Nicht einmal den Gedanken, haben sie Angst davor, dass das jemand entdeckt. Dieselben Blätter, die ganze Woche berichtet haben, in den Häusern hocken, ja, halt 44 so Burschen. Um die Häuser herum stehen 500 Schaften Grenzschutz, 300 zivile Bullen, 200 andere blauuniformierte, was weiß ich welche Abteilungen. Räumbereit, bewaffnet bis an die Zähne, wenn der Befehl ergangen wäre und so weiter. Und unter diesen Umständen dann, ihr könnt den Vertrag doch noch haben, wenn der und so weiter. Euer Zeug nicht rund. Dann von Gewaltverzicht zu sprechen und so quasi wie als Nachtrag zu dem, was sich die Republik im Umgang mit Demonstranten, mit dieser abstrakten Sphäre von Recht und Gewalt und Gewaltmonopol, wo immer kein inhaltliches Argument des Wozu denn mehr vorkommt, geleistet hat, dann jetzt den Staat zu loben, so als wolle man nachträglich noch die Rechtsstaatsillusionen doch noch retten. Es gäbe noch sowas wie, der Staat wäre wegen seines Gewaltmonopols doch ein Stifter der Gewaltlosigkeit. Tischen Sie eine Belüge auf, großartig, das ist ein Mann, der haut nicht zu. Es gibt nur einen Grund, warum er nicht zugeschlagen hat, weil die andere Seite nachgegeben hat. Das ist die ganze Banalität. Also diese Fußnummer noch zur Hafenstraße. Vielleicht noch der andere Hinweis. Es gibt immer wieder Leute, insbesondere auch bei den Grünen, die würden vielleicht manchen Argumenten von mir jetzt zustimmen, manchen nicht und so weiter, und vor allen Dingen mit einem Gegenargument nicht zustimmen. Und das heißt, und was folgt daraus? Naja, da will ich mich heute nicht äußern, was folgt. Ich kann ja aus jedem Gegenstand immer schon wieder den Kommunismus rausleihen. Mag's auch nicht. Aber für Sie, für die Grünen, ist aus dieser Affäre und dem Drumherum schon längst was gefolgt. Seitdem dieses Thema die Republik Woche für Woche beherrscht, wenn es jetzt wieder im Kabinett besprochen ist, steht es morgen wieder in der Zeitung, dann kommt es ins Parlament, das ist wieder ein wochendes Thema, dann geht es hin und her. Vogel sagte, Kohl sagte, Genscher sagte, und dann irgendwann heben sie die Finger und dann ist das geltendes Recht. Für die ist schon was draus gefolgt. Sie haben in ihren Reihen bei den Grünen so quasi, als müssten sie sich vor dieser Sorte Verdacht und Gewaltmonopolfanatismus der etablierten Parteien rechtfertigen. Einen Streit in ihrer Gruppierung und einen Streit, der geht nur über das Gewaltmonopol, wie stehen wir dazu. Immerzu, wir halten Demonstrationen, Widerstand für berechtigt, aber nur gewaltfrei. Das ist die eine Sache. Die andere, das staatliche Gewaltmonopol ist sehr wichtig, weil Chili, der Hauptagitator in dieser Frage, die Grüne Partei solle sich zum Gewaltmonopol bekennen. Der meint allen Ernstes, und das ist eine Partei, die auf den Säulen Umwelt und Frieden beruht, allen Ernstes, der staatliche Gewaltmonopol wäre zu etwas Nütze und ist sich nicht zu schade aufzuzählen. Zum Beispiel gäbe es keinen Flickausschuss, weil er da so geil drauf ist. Sonst könnte man niemand anzeichnen. Sonst könnte der Polizist die Oma auf der Parkbank nicht schützen, damit sie ihre 10 Mark aus der Handtasche geklaut kriegt und so fort. Was er nicht sagt, ist, dass zum Beispiel dieses Gewaltmonopol nicht nur schützt, sondern überhaupt erst ermöglicht. Die beiden großen Affären, an denen die Grünen sich einmal echauffiert haben, nämlich Frieden, die Rüstung, ist doch eine Frage, die durchs und mit dem Gewaltmonopol immer feiner zustande kommt. Die ganze Umweltschicht, dass im Rhein die toten Fische sind oder die Skandale des Chemiekapitals, wo halt immer Gift in größeren Mengen auf die Menschheit losgeht. Er vergisst genau die Protestinhalte, durch die seine Partei sich beliebt gemacht hat bei Wählern, als die Wirkung des Gewaltmonopols des Staates. Und erzählt der Menschheit, als wäre jetzt wirklich nochmal Sozialkunde aller 50er Jahre fällig. Den Menschen, dass gute Wirkungen von diesem Ding aber allemal ausgingen und man hätte nichts Besseres zu tun, als erst einmal sagen, Gewaltmonopol, hello. Und dann, und jetzt sind wir welche, die erlauben es niemandem, jetzt sind wir auch politikfähig. Das nenne ich Abdanken. Bangemann, die andere Seite, die Partei, die jetzt wieder als Umfalle gehandelt wird, also weil sie zuerst gegen das Vermummungsverbotsgesetz waren, meint auch nicht, dass er uns in unserem Beweisverfahren, in unserer Agitation einen Gefallen tut, wenn er sagt, ja, früher, das sind halt die Leute auf Demonstrationen gegangen und haben sich ein bisschen Schlips rumgemacht und ein bisschen vermummt, weil sie nicht immer gefilmt werden wollten, weil sie ja dann in die Kartei gekommen sind und so weiter. Es gibt der locker zu, dass das bei uns guter demokratischer Usus ist. Soll sich jeder mal in die Lage vor seinem Fernseher versetzen und es gibt einen Bericht über eine Demo, sagen wir mal, von radikalen Juden auf dem Roten Platz oder von radikalen Polen in Warschau oder in Krakau, wo so ein bisschen Industrie und Solidarność herrscht. Dann kommen die Polizisten, dann kommen sie halt mit Tränengas, verhaften sie manchmal welche, manchmal lassen sie auch, manchmal hauen sie aus, registrieren sie auch die Leute, damit sie eventuell im Griff haben und so weiter. Da geht ein Gezähler an. Da geht ein Gezähler an, ja schau da, die Demonstrationsfreiheit und so fort. So was gibt es halt da drüben nicht. Inzwischen übrigens weit ausgiebiger als bei uns, ist längst durchgesetzt. Aber dass überwacht wird und zur Not geprügelt und so weiter, das ist halt der Tatbestand. Da würde ich jetzt einmal den Russen und den Polen, oder wer es gerade ist, jetzt keinen Vorwurf draus machen, weil es kann ja kein Vorwurf mehr sein, wenn es bei uns ein Minister selber sagt, ja, das ist bei uns Praxis und das macht der Rechtsstaat allemal, weil er schützt sich halt vor seinen Feinden. Na ja. So banal sagt er das. Und das sagt er dazu aber heute. Für einen Moment. Dieses damit, dieser Generalverdacht, der dann mit der Lüge von der Generalprävention versehen oder fortgesetzt wird, mit der der Staat diesen Leuten kommen müsste, ist schon ein starkes Stück. Macht nichts. Die Rechtsillusionen haben trotz allem, auch wenn jetzt pro Jahr mindestens einmal in irgendeiner Sache die Gewaltfrage pur, das Gewaltmonopol, wer darf stechen, schießen, hauen und so weiter, wer nicht, alle anderen eben nicht, Thema werden mag, vielleicht wird es sogar noch häufiger Thema. Es gibt ja nicht nur Demonstranten, wer weiß, was noch alles passiert. Aber man hat sich daran gewöhnt, das Gewaltmonopol abstrakt, unabhängig von jedem Inhalt, von Kritik und Auseinandersetzung mit der Obrigkeit zum Thema und zum Gesetzeswerk zu machen. Insofern soll man das kleine Gesetz, selbst wenn man noch nie im Leben demonstriert hat, das kleine Gesetz so quasi so tut, als zielt es auf 200 so Typen wie den vorhin. Also hätte es nur mit denen was zu tun, dann würde sich nicht täuschen lassen. Das verändert das Recht, sodass die Gewalt mehr anrichten kann. Das war ja auch der Zweck der Jugend. Trotzdem, Rechtsillusionen behalten ihren Wert. Ich gebe jetzt noch für alle Demokraten die Richtlinie heraus, was das Argument der Rechtsstaat erlaubt eigentlich ist, und das ist das Recht, das die Bürger haben. Insofern sind sie geschützt und haben Interessen, die sie auch per Recht durch den Staat garantiert und zugeschoben kriegen, wozu dieses Argument noch taugt. Nicht, dass es je wahr gewesen wäre. Aber heute, insbesondere nach den neuen Gesetzen, ist es klar, dieses Argument taugt, wie im Ankündigungsflugblatt gesagt, allemal zum Lob der Demokratie. Man kann sagen, in der Demokratie, Respekt, Respekt, demonstrieren darf man. Aber wer das sagt, soll sich wieder glaubwürdig diesem Argument verschreiben. Er muss dieses Recht loben, unter heftigem Nichtgebrauch. Sonst kann ihm passieren, dass er wegen einem Schal an der falschen Stelle ganz schnell im Knast ist. Und dann hat er noch nicht einmal das Argument zur Hand, ich denke, wir haben Demonstrationsrecht. Er ist nämlich genau in das geltende Demonstrationsrecht gefallen. Und es sagt, unter welchen schikanösen Bedingungen, die von der Anmeldung bis zur Beaufsichtigung, Kontrolle, Bespitzelung, Fotografiererei und so weiter, Demonstrationen hierzulande, wie vielleicht auch anderswo, zustande kommen und von sich gehen. Das ist dem Staat hier noch nicht genug. Er will die Einhaltung all der schikanösen Bedingungen auch noch vor Ort, und zwar immer, per Gewalt garantieren. Er will nicht schauen, ob die sich dran halten und brav sind, und wenn sie verstoßen gegen das Gesetz, dann will er seine Gesetzes- oder Rechtsmaschinerie und Polizeimaschinerie anlaufen lassen. So bin ich, macht das nicht. Er selber garantiert, und das ist die absoluteste Formulierung an diesem kleinen Eck dieser Gesellschaft, des Gewaltmonopols, er selber garantiert, dass keiner gegen das Recht verstoßen kann. Insofern eine kleine Härte, bei der man sich nur noch fragt, hat dieser Staat Nöte? Der hat bestimmt keine. So was fürs Erste.